sie noch geschlagen, wir nach Haus. Hey, ja, oh, die Enkel fechten's besser. Den Roten an, spät voran, hey! Drauf und dran, setz aufs durch in Nacht.